Zum 71. Jahrestag der Befreiung Koreas und zum Tag des Sungun fand am 9. August in der Firma Max Kempo Petroleum in Malaysia ein Seminar über die unvergänglichen revolutionären Verdienste der Genossen Kim Il-sung, Kim Jong-il und Kim Jong-un statt. Auf dem Seminar wurden die Verdienste des Genossen Kim Il-sung um die Befreiung Koreas und die des Genossen Kim Jong-il um die Führung mittels Sungun und die bewundernswerten Erfolge der Armee und des Volkes der DVK beim Aufbau eines starken sozialistischen Staates unter der klugen Führung vom Genossen Kim Jong-un vorgestellt und gab es dann Reden. Aus Anlass des 71. Jahrestages der Befreiung Koreas gab es am 10. August in Dhaka, Bangladesch, eine festliche Zusammenkunft und im nigerianischen Bundesstaat Zamfara eine Bücherausstellung der DVK. In den Veranstaltungsräumen waren die Fotos über die unvergänglichen Verdienste der Genossen Kim Il-sung, Kim Jong-il und Kim Jong-un zu sehen.